Bayern 2. Nachtgespräche. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich begrüße unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, hier ist Saskia. Ich weiß, dass du 15 bist. Ja. Und ich weiß auch, dass du viel, viel, viel Sonntagabend zuhörst. Ja. Ist das richtig? Ja, genau. Und jetzt fragst du mich was. Ja, also ich bin ja noch in der jetzt letzte Klasse Realschule. Und ich habe halt in der Klasse wenig Freunde. Und jetzt in der 7. oder so haben sie mich halt auch oft ausgeschlossen. Und das hat halt immer ziemlich wehgetan, weil die halt immer wieder auch ein Mobbing richtig gemacht haben. Also das war halt echt heftig manchmal. Und ja, und jetzt habe ich halt auch gedacht, dass es halt an mir liegen könnte, weil ich halt auch gerne bestimme oder so, ja. Und ich mache das auch gerne bei meinem Bruder und so. Das heißt, die Zeit des Gemobbwerdens liegt hinter dir. Ja, und jetzt ist es eigentlich schon besser geworden. Mhm. Aber jetzt war vor kurzem wieder so ein blöder Fall, wo sich halt eine weggesetzt hat von mir oder so, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt möchtest du es endgültig aufklären. Ja. Und ich möchte dann nochmal 2 Jahre in die FOS gehen und dann möchte ich nicht, dass es dann wieder so ist oder so. Und du bist bei deiner ganzen Aufklärung letztendlich zu der Lösung gekommen, es müsste an dir liegen, dass du was falsch machst. Ja, genau. Weil es war in der letzten, also wo wir halt umgezogen sind, da war es halt hier in Alpling dann viel besser dann. Also hier in. Aha. Wie erklärst du dir, dass es besser läuft? Hier jetzt. Ja, ich habe mir halt auch Mühe gegeben und halt immer wieder geschaut, woran könnte es liegen und so. Und Mama hat immer wieder gesagt, ja, halt dich zurück mit deinen vorlauten Sätzen praktisch. Mhm. Sag mal, wenn du so eine regelmäßige Zuhörerin bist. Ja. Hast du so eine klitzekleine Ahnung oder so eine klitzekleine Hoffnung, in welche Richtung der Ratschlag gehen könnte, den ich dir... der mir vielleicht einfällt oder dem wir zusammen erarbeiten? Also damals hat mir das mit diesem Löwen und so gefallen. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch daran erinnern können. Ein Stichwort mir. Erzählst du mir das mit dem Löwen? Ja, dass sie irgendwie Kuscheltier gesagt haben und den in den Schrank sperren und so. Aha. Und dann irgendwie rosa Brille aufsetzen. Also so ganz viel Bilder. Ja, genau. Was wäre denn für dich der Löwe? Ja, halt, dass das, der Löwe ist halt das Böse, das halt immer die Freunde praktisch vertreibt oder halt die Schüler so ein bisschen weghält von mir. Wie wäre es denn, wenn wir dem Löwen einen anderen Namen geben? Wollen wir den Löwen behalten? Ja, schon. Okay, also wir bleiben bei dem Bild. Wie wäre es denn, wir würden dem Löwen ganz anderen Namen geben? Wir würden den Löwen nennen Selbstkritik oder Selbstzweifel. Mhm. Oder Unsicherheit. Was wäre der richtige Name für den Löwen? Selbstkritik, Selbstzweifel oder gar schon sowas wie Selbstbeschimpfung, ich mache was falsch? Ja, sowas in der Art. Oder ich bin falsch? Nee, das ist nicht so. Also ich fühle mich ja gut in meiner Haut, nur dass das praktisch so, das möchte ich gern loshaben, aber ich krieg's irgendwie nicht los, weil ich immer wieder... Habe ich verstanden, aber wie nennen wir dann den Löwen? Weil wir müssen ihn ja, also er muss ja zumindest einen Namen haben, ihn wir in den Kleiderschrank sperren oder wir gucken mal, wo wir ihn hintun. Ist der, ich mache es nicht gut genug oder ist es ein Zweifler-Löwe? Was ist das für ein Löwe? Hm. Ich mache was falsch, gell? Ja. Oder? Ja, so könnte man sagen irgendwie. Also das heißt, das ist der Löwe, ich mach was falsch. Wie sieht denn so ein Löwe, ich mach was falsch aus? Ist das ein stolzer Löwe oder ist das schon einer, der ausgestopft ist und Mottenlöcher hat? Ja, halt der immer wieder vorkommt. Ich bringe ihn wieder weg und dann kommen wir wieder vor. Und dann wow, also ein ausgelutschter Kolkopf. Ein Aus- und so ein richtig penetranter, der einfach nicht begreift, wohin ja, genau. Gehört. Also ein Schlauer. Ja. Ein Ausgebuffter? Ja. Ein Erfahrener? Ja. Da genügt ja der Kleiderschrank gar nicht, gell? Weißt du, was wir tun könnten? Vielleicht kommt der Löwe so häufig immer wieder durch die Hintertür und der heißt ja, ich habe wieder was falsch gemacht oder ich mache was falsch. Vielleicht kommt der so häufig durch die Hintertür, weil du ihn bislang alleine gelassen hast. Ist das ein männlicher Löwe oder ist es eine Löwin? Männlicher. Ist ein männlicher Löwe. Und vielleicht kommt er immer wieder, und der ist so ein ausgebuffter, schlauer Kerl, vielleicht kommt er ja immer wieder daher, weil wir ihm noch keine Löwin an die Seite gestellt haben. Ach so. Und vielleicht können wir diesem geschickten, ausgebufften Löwen eine Löwin zur Seite stellen. Und die Löwin, die wir dazu einladen, ist vielleicht der Teil an dir, den du richtig gerne und gut magst. Was kannst du an dir gut leiden? Dass ich gern mit Kindern arbeite. Was für eine Eigenschaft hast du dann? Bist du liebevoll? Bist du herzlich? Bist du geduldig? Genau. Was würdest du gern von haben, von diesen Eigenschaften? Was ist deins? Ja, einfach die Liebe zu denen, also dass ich es herzlich mache und deine Herzlichkeit? Ja, so sie aufnehme und in mein Herz schließe. Deine Herzlichkeit. Das heißt, wir gesellen jetzt zu diesem mürrischen, muffigen Löwen, der so ausgebufft immer wieder daherkommt, der sich auch nicht aussperren lässt. Der hat ja den Titel, ich mache alles falsch. Also so eine Unsicherheit. Den stellen wir jetzt eine Löwin an die Seite. Und die Löwin heißt Herzlichkeit. Und beide lassen wir mal miteinander mal knutschen oder schmusen. Ich weiß ja nicht, wie Löwen das so machen. Die kuscheln miteinander. Und wenn du dir vorstellst, dass dieser Ausgebuffte, der dir immer wieder deine Selbstzweifel einlädt, wenn wir den kuscheln lassen mit der Löwin, die herzlich ist, die sind so miteinander beschäftigt, und du stehst vor beiden und sagst, die gehören ja beide zu mir. Ich bin ein Teil oder sie sind Teile von mir. Wie fühlst du dich, wenn du so ein kuschelndes Löwenpaar plötzlich hast? Glücklich. Glücklich. Und jetzt stellen wir uns vor, du gehst morgen, kannst du die Mama nochmal, die Mama hat ja auch die Idee vermutlich mit die Idee anzurufen. Die muss jetzt mal ein bisschen was locker lassen, dass du morgen zwei kleine Löwen dir besorgst. Und keinen mehr versuchst auszusperren, sondern sie mit in deine Schultasche nimmst. Einen männlichen Löwen und eine weibliche Löwin. Die Löwin ist die Herzlichkeit, die Liebe. Der männliche Löwe ist die Unsicherheit, der Zweifel. Und beide feiern Hochzeit, beide schmusen miteinander und beide hast du in deiner Schultasche verpackt, weil sie gehören zu dir. Und jedes Mal, wenn sich so ein Gefühl einstellt, hey, wo seid ihr? Dann kannst du die Schultasche aufmachen, kannst reinschauen. Und ist noch sowas wie so ein Zipfel von glücklich da? Und jetzt stell dir vor, du sitzt in deiner Bank oder an deinem Tisch und alle spüren, hey, die guckt so glücklich. Was hat sie? Ist sie verliebt? Keine Ahnung, was sie sich denken. So stelle ich mir das Bild vor. Glücklich. Weil der sich immer wieder einschleicht, die Unsicherheit, der Zweifel, den du immer wieder aussperren willst, der schmust plötzlich mit deiner Herzlichkeit und deiner Liebe und deinem großen Herzen. Und beide sind beschäftigt. Beide gehören zu dir. Nichts mehr aussperren, gell? Ja. Laden wir sie ein? Mhm. Ist das Glücklichsein noch ein bisschen da? Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz viel Glück beim Einkauf. Also erstmal muss ja die Mama was locker machen. Beim Aussuchen deiner Löwen. Und beim Ineinanderschmusen, sich aneinander kuscheln. Und beim Einladen an einen Platz, wo du jederzeit hingehen kannst und sagen kannst, das gehört zu mir. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Danke. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. 089 51 089 51 8 51. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Hallo, das ist der Thomas. Ich bin neugierig, was Sie erzählen. Ja, vor etwa 6 Wochen bin ich von meiner Frau weggegangen und habe eine 2-jährige Tochter. Und ich würde die Tochter gerne öfter sehen, was sie nicht zulässt. Weil ich mit meiner Tochter öfters auch Mutter-Kind-Gruppe gemacht habe. Meinen freien Tagen habe ich immer gehabt, wenn meine Frau in der Arbeit war. Und das große Problem war bei uns, dass die Schwiegereltern in unserer Ehe voll eingemischt haben. Meine Frau ist Einzelkind und sie hat sich nicht richtig abkapseln können. Auch die Schwiegereltern nicht zu meiner Frau. Mhm. Das weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Also es ist recht schwierig, sie ruft ja nicht an. Sie geht ja nicht ans Telefon und nichts. War nicht schon beim Jugendamt. Die haben gesagt, ich müsste es einmal in der Woche sehen. Das ist ganz wichtig für die Sabrina. Mhm. Dass keinen Schaden nimmt. Mhm. Und am Jugendamt hat meine Frau dann bloß über mich geschimpft. Mhm. Dass ich schuld bin und was der da geblieben. Kann das öfter sehen und naja, das war's halt dann. Also eine ganz frische Wunde. Ja, ja. Auf allen Seiten eine ganz frische Wunde. Ja, ja. Die Wunde bei ihrer Frau, höre ich, wärst halt da geblieben. Das heißt auch nicht realisieren, dass vielleicht etwas zu Ende ist. Was ist Ihre Wunde hinsichtlich der Partnerschaft? Also meine Wunde ist halt, dass ich mit meiner Frau nicht richtig reden habe können über das Thema ihre Eltern. Mhm. Dass ja dann immer, die gingen ein und aus ins Haus und Schwiegermutter da die Betten für uns macht und so, und das geht einfach nicht. Mhm. Weil ich darauf angesprochen habe, hat sie blockiert und da war einen halben Tag immer stinksauer und das habe ich nicht nie verstanden. Und sie hat immer gesagt, was willst du denn, dir geht es so gut da unten? Geht es zum Essen und zum Trinken? Sag ich, ja, und das geht nicht. Und habe ich gesagt, da geht es um Liebe. Und das hat mir halt oft gefällt. Heißt das, die Wunde ist, dass sie nicht ihren Platz hatten? Ja, ja. Und heißt es, dass es jetzt auch wieder einmal mehr darum geht, dass Sie Ihren Platz behaupten, den Platz als Vater? Ja, ja. Wie sind Sie beim Jugendamt beraten worden, wie Sie das durchsetzen können, dass Sie Ihre Tochter weiter sehen können? Wir haben jetzt am Montag in einer Woche einen nächsten Termin im Jugendamt. Bis dahin sollen wir dann klären, was wir machen wollen. Mhm. Also am Sonntag in der Woche sehe ich meine Tochter mal wieder für 1 Stunde oder 2 Stunden, ich weiß es nicht genau. Dann sollen wir darüber reden. Ich hoffe, dass wir reden können, aber das Problem ist halt, meine Frau ist Einzelkind und es geht immer nur nach ihrem Kopf. Also so wie sie das will, so will sie es auch durchziehen. Und ich kann da nicht richtig drüber reden und sie versteht es ja nicht. Ich weiß nicht warum. Okay. Also erstmal bin ich voller Bewunderung, mit welcher Energie Sie jetzt etwas schützen wollen, was für Sie lebensnotwendig ist, den Kontakt zu Ihrer Tochter. Mhm. Ich finde sehr schön, dass Sie sich Hilfe geholt haben. Ich finde sehr schön, dass Sie sehr zielgerichtet sich Hilfe gesucht haben. Und ich finde es prima, dass Sie demnächst auch bereits wieder einen Gesprächstermin haben. Ich möchte den Druck auf Sie jetzt nicht unbedingt noch mehr erhöhen, weil es ist ja eigentlich schon unendlich viel passiert. Das, was ich so im Angebot hätte, was vielleicht ein wenig zu ihrer Entlastung beitragen könnte, ist, sie sagen, oder wir haben ganz vorsichtig formuliert, das, was sie so geschmerzt hat, war, dass sie nicht ihren Platz einnehmen konnten. Ja. Jetzt haben sie einen großen Schritt gemacht, einen mutigen Schritt gemacht und haben gesagt, ich gehe wieder in meine Selbstständigkeit. Ja. Paradoxerweise schwächen Sie sich jetzt aber in der Vorbereitung auf das Gespräch selber, weil Sie die Schwiegereltern einladen. Mhm. Aber jetzt geht, also das heißt, nächste Woche haben Sie auch gesagt, und dann wird es aber wieder darum gehen, und die Schwiegereltern, wir bauen den Mut einfach noch ein bisschen weiter aus und sagen, ja, ich habe meinen Platz eingenommen, indem ich diesen Schritt rausgemacht habe. Und wenn wir diese Haltung nehmen, ich habe meinen Platz eingenommen, und Sie gehen in dieser Haltung in das nächste Gespräch, was ich unglaublich wichtig und richtig finde, dass Sie das angestoßen haben. Ich nehme auch in diesem Gespräch meinen Platz ein. Was würden Sie, oder mit welcher Haltung, oder wie würden Sie diesen Platz überhaupt erstmal vorstellen in diesem Gespräch? Das ist schwierig zum Song jetzt. Was sind Ihre Sätze? Meine Sätze. Da kommen nicht mehr die Schwiegereltern vor. Nee, da geht es nur um Sabrina. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nur um Sabrina. Ja, und was sagen Sie da? Dass ich einfach den Kontakt, dass ich mehr Kontakt haben will zu Sabrina. Das habe ich jetzt beim letzten Mal schon beim Gespräch schon vorgebracht, beim Jugendamt. Was ist Ihnen wichtig? Die Sabrina. Nur die Sabrina ist mir wichtig. So, und da atmen wir erstmal durch. Genau. Da atmen wir erstmal durch. Ich habe den Schritt gemacht, meine Sabrina, um meinen Platz wieder einzunehmen. Ich werde in dieses Gespräch mit dem Jugendamt gehen und werde sagen, es geht mir um Sabrina, meine Sabrina. Das ist mein Platz. Und da haben die Schwiegereltern oder alle Gegenargumente oder erstmal das, was sie wieder in das Alte reinzieht, dass sie ihren Platz nicht mehr spüren. Wahrlich kein Platz mehr. Es geht mir um Sabrina. Ich habe da bloß ein Problem. Ich weiß bloß, dass meine Ex-Frau, also meine Nachbarin halt immer wieder das Thema dann anstoßt und ich immer wieder sage zu ihr dann, es geht hier nur um Sabrina. So ist es. Das und dann ist das, es ist wurscht, wie sie schimpft über mich. Ich sage, hier geht es nur um Sabrina, nicht um uns, sondern um die Sabrina. So ist es. Na? So ist es. Ja. Sie haben noch Ihren Platz? Ja. Wie fühlt sich das an? Ganz gut. Ganz gut. Ja. Sie haben einen mordsmäßigen Schritt gemacht. Sie sind von einer Stresssituation, von einem riesengroßen Stressfilm, der Sie immer wieder auch droht einzuholen, haben Sie einen Schritt rausgemacht. Einen großen Schritt raus. Und dieser große Schritt raus heißt, ich habe meinen Platz eingenommen. Und auf diesem Platz werde ich die Sprache sprechen, die von diesem Platz aus richtig ist. Mir geht es um meine Tochter. Gut. In Ordnung. Das haben wir jetzt wieder richtig aufgebaut. Ich danke Ihnen. Gut, danke schön. Alles, ja. Alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich nutze ja immer wieder ganz gerne die Zeit, bevor so ein Anruf wieder oder ein Anruf hier eingestellt wird, ein bisschen was über meine Arbeit zu erzählen. Seit letzten Sonntag beschäftigt mich, und da kam ja verstärkt diese Frage vor, wie kann ich meiner Freundin, wie kann ich meinem Freund helfen? Und ich habe auch damals schon so in so meiner übersprudelnden, da hatte ich so viel im Kopf, hatte ich schon was über Hilfe versucht zu erzählen. Ich möchte da noch ein bisschen weitermachen. Für mich darf Hilfe nicht heißen, bei jemandem eine Bedürftigkeit zu konstellieren. Therapeutische Hilfe, so wie sie ich versuche zu leisten, hat nie den Fokus oder nie den Schwerpunkt darauf, eine Bedürftigkeit festzustellen. Sondern therapeutische Hilfe oder Hilfe überhaupt, wie ich sie verstehe, hat für mich immer den appellativen Charakter, du hast alles, was du für eine Lösung brauchst. Und dazu erzähle ich immer wieder gerne das Bergsteigerbeispiel. Ich erlebe meine Klienten, und ich bin ja systemische Therapeutin, das heißt, zu mir kommen die Klienten in einem System, in einer Familie, in einer Teilfamilie, in einem Team. Ich erlebe meine Klienten, als ob sie mich aufsuchen würden und sagen, wir haben eine Expedition vor. Die Expedition, die wir vor uns haben, kommt uns vor, als ob wir einen steilen Berg erklimmen wollen. Wir wollen das schaffen. Wir trauen es uns im Moment nur nicht zu, im Moment nicht zu, diesen Berg zu erklimmen, sprich, Klammer auf, unsere Probleme zu bewältigen. Wir sitzen als Team hier und wir buchen dich, Bergsteiger, sozusagen, um den Berggipfel zu erreichen. Im Moment trauen wir es uns nicht zu. Und mein Job dabei ist, und so glaube ich, ist ein wirklich professioneller Bergführer. Ich werde euch begleiten und ich setze aber darauf, dass ihr selber laufen könnt. Ich setze darauf, dass ihr gut trainiert seid. Ich setze darauf, dass ihr ausgerüstet seid, um diesen Weg zu gehen. Ich werde euch adäquat und entsprechend begleiten. Rutscht einer mit dem Fuß aus, werde ich da sein und kurzfristig abfangen. Übernimmt sich einer auf dieser Bergtour und sagt, ich schulter das alles alleine, werde ich vielleicht aufpassen und gucken, ob sich das Gepäck verteilen lässt. Ich werde als Bergführer weiter darauf achten, innerhalb dieses Teams, dass wenn einer sehr frühzeitig verzagt, dass ich mit ihm oder mit ihr vielleicht versuche, Kraft aufzubauen. Ich werde das ansprechen, was jeder in dem Team für sich abrufbar hat. Ich werde euch begleiten, ich werde stützen, ich werde vielleicht auch mal mürrisch sein und werde sagen, mein Gott, hört auf zu jammern, ihr schafft es. Ich werde vielleicht lustvoll sein und sagen, es bringt Spaß mit euch. Aber immer wird mein Bergführer-Dasein davon gekennzeichnet sein, ich weiß, dass ihr es schafft. Ich vertraue jedem oder jedem, bei jedem spüre ich die Ressource, die er braucht, um in dieser Teamfähigkeit zu dem Berg hochzukommen. Und Bergführer, die professionell helfen, ahnen auch, wann die letzten Schritte alleine gemacht werden können, weil sie sind dann überflüssig. Und für mich ist in jeder therapeutischen Sequenz, in jeder beratenden Sequenz, in jeder Gesprächssequenz der glücklichste Moment, wenn ich rausgeschmissen werde. Weil dann mein Team ahnt, sie schaffen es alleine, sie brauchen mich nicht mehr. Und jeder professionelle Helfer, jeder professionelle Bergführer sagt nicht auf Wiedersehen, sondern er sagt, tschüss, du schaffst es. Und das ist mein Bild von Hilfe, was ich das letzte Mal schon erzählen wollte. Ich bin froh, dass ich die Zeit hatte, es jetzt zu erzählen. Ich würde vorschlagen, wir machen 2 Minuten Musik. Ich weiß zwar, dass der nächste Anrufer in der Leitung ist, ganz kurze, zwei Takte Musik und dann fangen wir mit dem nächsten Gespräch an. Okay? Jetzt haben ja die Mädels einen Anrufer, weil sie genau gewusst haben, dass ich noch ein Bergführerbeispiel hatte. Das erzähle ich dann vielleicht bis nächsten Sonntag. Ich freue mich auf unseren nächsten Anrufer. Guten Abend. Ja, guten Abend, Frau Lemle. Sie erzählen mir ein bisschen, bitte. Ich versuche es kurz gefasst zu machen. Am 12. Jänner hatte 2002 einen sehr schweren Unfall in den Sekundenschlaf beim Autofahren und bin gegen einen Baum gefahren. Wurde in 5 Jahren 20 Mal operiert, 3 Mal in Reha-Zentrum gewesen und 3,5 Jahre im Rollstuhl gesessen. Schwere Schädel-Hirntrauma und so weiter. Danach habe ich geheiratet nach diesem Unfall und mit dieser jungen Frau, mit der ich verheiratet war, die hat das mit mir durchgestanden. Das war sicher extrem schwer für sie. Und ja, wie ich eben von der 19. Operation am 12. Jänner 2007 nach Hause gekommen bin, hat sie mir am 13. Jänner gesagt, sie will sich scheiden lassen, weil ich hätte sie betrogen, was nicht wahr ist. Ja. Das war der erste Vorwand. Dann habe ich gekämpft ein halbes Jahr um meine Frau, begonnen mit Familienberatung. Der zweite Schritt war dann die Mediation, die wir auch gemacht haben und immer wieder waren ihre Widersprüche, also auf der einen Seite sie will zwar das machen, aber sie will nicht weiter mit mir zusammenbleiben. Nach 6 Monaten ist sie dann ausgezogen und hat den Sohn mitgenommen und um den kämpfe ich jetzt, damit ich ihn sehen kann, weil am Anfang konnte ich ihn noch sehen, regelmäßig und öfter und das ist immer schlimmer geworden und mittlerweile also das ist jetzt fast ein Jahr her, ist sie vor Gericht gegangen und hat eine weitere Lüge platziert und hat gesagt, ich misshandle meinen Sohn und deshalb will sie mir nicht mehr ohne Aufsichtsperson, also Besuchsbegleitung geben. Das Gericht, ich finde auf der einen Seite gut, dass eine Unschuldsvermutung gar nicht zum Tragen kommt, sondern zuerst das Kind geschützt wird, indem derjenige, der beschuldigt wird, quasi in Beweispflicht gehen muss. Und jetzt wurde vom Gericht her mir auferlegt, ich dürfte meinen Sohn, ich muss jetzt beweisen, dass ich nicht schuldig wäre und dürfte meinen Sohn jede zweite Woche für 1,5 Stunden sehen. Mhm. Das ist jeden Donnerstag, eben in 2 Wochen. Und ich leide extrem darunter und vor allem mein Sohn, er klammert. Wie alt ist der Sohn? Er wird 3 Jahre am 23. November. Ich hatte eben unterbrochen. Ich bin zwar mit einem Juristen verheiratet, aber verstehen tue ich die Sprache, glaube ich, immer noch nicht. Unschuld. Und ich habe mich so gerade gefragt, wie hilfreich ist es für uns, um einen Schritt weiterzukommen? Ich spüre, und da geht es für mich nicht darum, ob es richtig ist oder falsch, ich spüre, wie verstrickt sie auch immer noch in der Argumentation sind. Vermutlich ist es einfach auch, was um sie herum an Akten und was alles auf sie einströmt. Jetzt hätten wir 2 Möglichkeiten. Zum einen werde ich Sie fragen, wobei kann ich Ihnen helfen? Weil Sie haben bereits eine Familienberatung aufgesucht, Sie haben eine Mediation gemacht, Sie haben sich mit dem Juristen ausgetauscht, Sie haben sich selber in die Akten eingearbeitet. Was können wir 2 beiden schaffen? Das scheint mir eine ganz wichtige Frage zu sein. Ja, die ist ganz klar. Das war der Grund, warum ich angerufen habe. Ich weiß selber nicht mehr ein und noch aus. Das ist spürbar. Ich fühle mich als eine lebendige Leiche. Also mein Körper ist am Leben. Ich wurde zusammengestöpselt. Ich verliere ich werde gehindert daran, meine Liebe für mein Kind und ausleben zu können. Und mein Kind wird daran gehindert, seine Liebe für mich auch ausleben zu können. Man nimmt uns das Wichtigste, dass es in irgendeiner Eltern-Kind-Beziehung gibt, dass ich die Zeit, die wir notwendigerweise brauchen. Und ich denke, jeder Tag, der verloren geht und der so verstreicht, ich mache nur mehr Flüchte irgendwo hin. Ja, ich sitze jetzt gerade im Auto, ich war in Tirol auf dem Berg. Ja, und ich war einsam und allein dort. Und fahre wieder zurück nach Wien. Ich halte es in der Nähe meines Sohnes. Ich bin ein Salzburger, nur ich bin wegen meiner Frau nach Wien gezogen und ich fühle mich wie in einer Zwangsjacke, 3 U-Bahn-Stationen von meinem Sohn entfernt und ich darf ihn nicht sehen. Jetzt machen wir mal was. Ich spüre die Verstrickung und ich spüre auch, dass diese Verstrickung wie so ein Strudel ist und in dieser Verstrickung alles das, auch was Ihnen körperlich traumatisch wieder, also das körperliche Trauma, was Ihnen widerfahren ist, alles ist wie so ein Strudel in dieser Verstrickung. Ich versuche jetzt mal mit einem Schlag diese Verstrickung, diesen verstrickten Knoten aufzuschlagen. Stellen Sie sich vor, Ihr Sohn wäre nicht 3, sondern 10 Jahre älter, er wäre 13. Und er hätte Ihnen jetzt zugehört, wie Sie sich geschildert hätten. Was hätte er zu Ihnen gesagt? Das, was meine 16-jährige Tochter heute zu mir sagt, weil die habe ich auch durch Scheidung. Ich bin schon das 2. Mal verheiratet, verloren, wie sie 6 Jahre alt war. Sie hat sich abgewandt von mir. Was würde der 13-Jährige sagen, wenn er hören würde, wenn er Ihnen jetzt zuhören würde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lass es uns formulieren, nicht um Sie noch weiter zu belasten, sondern vielleicht winzig kleine Schritte rauszulocken, um Sie aus dieser Verknotung von körperlicher Traumatisierung und Trauer und Entsetzen und Wiederholung und Verstrickung rauszuhauen. Kinder haben eine Sehnsucht, zu ihren Eltern hinschauen zu können, wie Eltern laufen können. Sie haben wieder laufen gelernt. Ja. Und wie müsste Ihr Sohn Ihnen zuhören können, wenn er 13 ist, also in 10 Jahren, und er weiß, dass sein Vater nicht nur, körperlich wieder laufen gelernt hat, sondern auch wieder seelisch laufen gelernt hat. Wie müssten Sie reden? Wie müssten Sie sprechen? Wie könnten Sie mit ihm sprechen? Mir fehlt jede Vorstellung. Sie haben das harte Wort gesagt, meine Tochter hat sich abgewendet. Kinder ertragen mitunter dieses Leid nicht. Und Kinder können uns auch nicht dabei helfen, diese Verstrickung aufzulösen. Insofern machen wir jetzt mal wirklich einen Paukenschlag und wir versuchen, diesen Knoten, dieses verknotete, von immer auftauchenden, immer verstrickenden Bildern, wir hauen den Knoten mal durch. Und ich bleib ganz bewusst bei diesem Bild. Ich habe in meinem zweiten Leben wieder das Laufen gelernt. Ich war heute auf dem Berg. Sie sind heute in Ihrem zweiten Leben, das Ihnen geschenkt worden ist, mit Ihren eigenen Schritten, Sie sind mit Ihrer eigenen Laufenkönnensbewegung auf diesen Berg hochgekommen. Und was tun Sie? Sie flennen wie ein Kind. Hey, Sie sind den Berg hochgegangen mit den Füßen. Es ist Ihnen das zweite Mal Leben geschenkt worden. Sie können wieder laufen. Was können Sie, wenn Sie sich an ganz kurze Zeit an diesem Bild festhalten? Können Sie Ihrem dreijährigen Sohn vermitteln, was Sie heute erleben durften? Sie erzählen immer, was Sie erleben mussten. Erzählen Sie Ihrem Sohn, Ihrem dreijährigen Sohn, der vielleicht schon das Vermögen hat, als 13-Jähriger zuzuhören, was Ihnen für ein Glück widerfahren ist, dass Sie wieder laufen durften. Ich habe es geschafft, den Berg hochzukommen. Nicht, was Sie erdulden mussten, sondern was Sie geschafft haben und erleben durften, indem Sie wieder laufen konnten. Wie könnten Sie ihm die Geschichte von heute erzählen? Von dem heutigen Tag. Und er hört Ihnen zu. Das, was Sie vorher gesagt haben, dieses Erfolgserlebnis, dass ich mich freue und irrsinnig dankbar bin, für jeden kleinen Schritt, den ich überhaupt machen darf. Ja. Genau das habe ich heute versucht, um nicht meine Schritte mir bewusst wahrzunehmen, so wie das letztes Jahr schon passiert ist, sondern um die Beziehung meines Sohnes Schritt für Schritt lebendig werden zu lassen. So ist es. Und jetzt nehmen wir das Drama nochmal ganz raus. Auch wenn es für Sie im Moment hilfreich ist zu sagen, ich tue es für dich, mein Sohn. Dann sagen Sie, und Sie sind ein sehr komplex fühlender und denkender Mensch, dann sagen Sie, ich tue es für dich, mein Sohn. Es hilft mir dabei, stärker zu werden. Und berichten Sie nochmal, wenn Sie, wie Sie oben angekommen sind, und er hört Ihnen als 13-Jähriger zu. Ich habe Schritt für Schritt gespürt, ich kann mich wieder auf meine Muskeln verlassen. Ich spüre, wie ich die Muskeln anziehe und loslasse. Ich achte mit dem Atem drauf, wie ich die Muskeln anziehe und wieder loslasse. Wie ich einen gleichförmigen, routinierten, sehr ausgewogenen Schritt entwickle. Wie ich auf meinen Atem achte. Wie ich die Natur wahrnehme. Und wie ich jetzt gerade in diesem Moment an dich denke, mein Sohn. Was würde ich dir für einen Satz sagen, du wärst an meiner Seite? Ich liebe dich. Genau. Sie haben mir gerade bewusst gemacht, dass ich eigentlich das, was ich, um überleben zu können, den Kampf, den ich rein körperlich durchgekämpft habe, ich eigentlich genau das Gleiche jetzt im seelischen Bereich versuche zu kämpfen. Genau. Und etwas voreilig bin in meiner Erwartenshaltung, nämlich die Sehnsucht ist größer als die Geduld. Genau. Jetzt muss ich ein bisschen weinen, weil ich zutiefst gerührt bin, wie Sie es geschafft haben, diesen Knoten zu durchschlagen. Wie gut, dass wir uns nicht sehen, dann müssten wir, glaube ich, noch mehr flennen. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles, alles Gute dabei. Danke, Frau Lemle. Tschüss. Tschüss. 089 51 8 51. Ich muss mir einmal Nase putzen. Jetzt müssen wir noch mal kurz Musik machen. So, ich habe mir nicht die Nase geputzt, sondern wie man es nicht tut, hochgezogen. Jetzt geht's wieder. Ich freue mich auf unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Sie erzählen mir ein bisschen. Ich erzähle Ihnen ein bisschen. Es geht um meinen Sohn. Ja, wir haben das Problem. Ja, wir, kann ich sagen, denn es ist auch natürlich mein Problem geworden. Er hat Kontaktprobleme. Er war in der mit 10, 11 Jahren mal bös gemobbt worden beim Übertritt ins Gymnasium. Und ich dachte dann, als wir dann die Klasse gewechselt hatten, es würde langsam besser, sah auch so aus. Und er hat mir dann irgendwann mal ein paar Jahre später gesagt, es ging irgendwo immer so weiter. Er war nie richtig bei anderen angekommen. Und ich stelle es auch jetzt nach wie vor fest, er ist inzwischen 18. Er versucht immer wieder neue Kontakte zu knüpfen, das geht eine Weile. Und ich habe das Gefühl, es verläuft alles immer wieder im Sande. Ja, und er ist auch unglücklich drüber. Er spricht mit mir. Er sagt, du kennst mein Problem, wenn ich manchmal sage, was ist, gehst nicht mal weg oder so. Sagt, du weißt, ist es schwierig oder er stößt mich ab. Und er möchte sich auch nicht helfen lassen. Wir sprechen zwar drüber, aber ich habe öfter schon angeregt, mal irgendwie eine therapeutische Hilfe zu holen. Nein, man kann nur heilen, wenn man sich selber hilft. Und wer hat denn den größeren Weltschmerz von Ihnen beiden, Sie oder Ihr Sohn? Ich kann in ihn nicht reingucken, aber... Deswegen frage ich so, wer hat den größeren Weltschmerz? Ich glaube er. Okay. Ich glaube er, ja. Was würde er sagen, wenn ich ihn die gleiche Frage stellen würde, wer von euch hat mehr Weltschmerz, Mama oder du? Was würde er sagen? Schwer zu sagen, weiß ich nicht. Vielleicht würde er auch schon sagen, er sagt mir oft, es ist nicht dein Problem, mach's nicht zu deinem Problem, ich komme zurecht, aber er kommt an sich nicht zurecht. Ja. Jetzt bleiben wir erst nochmal. Das heißt, Sie haben schon die vage Vermutung, dass Ihr Sohn sagen könnte, ich glaube, meine Mutter hat den größeren Weltschmerz, oder? Wäre möglich. Was würde er sagen, weil Sie fragen ja gerade um Rat, was soll ich mit meinem Sohn machen? Ja. Was würde er mich fragen, angenommen, er hat jetzt diagnostiziert, die Mama hat den größeren Weltschmerz. Was würde er mich fragen? Nein, es ist schon sein Schmerz. Das weiß er auch. Es ist sein Schmerz. Ja. Wissen wir nicht so genau. Er weiß aber, dass ich mit... Doch, ja. Okay. Weil dieser Schmerz Sie haben recht. Auch Körper... Weiß ich nicht. Sie haben recht. Doch, ich widerspreche. Ja, ja. Wer gehört noch zu der... Auswirkungen bei wer gehört noch zu Ihrem Familiensystem? Ja, mein Mann, der Vater. Okay. Wie ist der Kontakt vom Vater zum Sohn? Nach Meinung des Vaters ist der Kontakt gut. Nach Meinung des Sohnes ist er nicht besonders. Nach Ihrer Meinung? Ich sehe das genauso. Genauso wie Ihr Mann oder genauso wie Ihr Sohn? Nein, genauso wie mein Sohn. Ja. Mit Distanz allerdings, ne? Mhm. Schon ein bisschen von außen. Aber ja, es sind halt die Männer, die irgendwie viel arbeiten und eigentlich immer ganz zufrieden mit sich sind. Und Probleme, naja, die sind sollten lieber nicht sein, die sind eher hausgemacht. Das wird schon wieder. Würden Sie sagen, also es ist jetzt eine eklige Frage, ich entschuldige mich auch vorweg. Es ist wirklich eine eklige Frage. Würden Sie sagen, es gibt zwischen Ihnen und Ihrem Sohn die Koalition des Schmerzes und es gibt zwischen Ihnen und Ihrem Sohn die Koalition, wir sehen es ähnlich mit unserem Ehemann und Vater, es gibt diese zwei Verbindungen hinsichtlich einer Koalition? Beiden Koalitionen mag es geben, aber nicht ausschließlich. Also die beiden Koalitionen sind aber fest verwoben, ne? Sind beide vorhanden, ja. Ja. Und jetzt gucken wir doch nochmal, was es für Koalitionen in der Familie noch gibt. Welche Koalition haben Sie mit Ihrem Mann? Ja, eine wechselhafte. Nicht so eine beständige wie die über den Schmerz und die Gemeinsamkeit, dass der Papa es nicht so dolle hinkriegt? Die Frage verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, es gibt ja eine sehr beständige Koalition zu Ihrem Sohn, die des Schmerzes und die der Einigkeit darüber, dass der Papa nicht so ein ganz großer Brüller ist. Ja, das ist eine doch... Beständige. Relativ beständige, ja. Wobei ich natürlich die mit dem Papa nicht so pflege, ne? Nein, also, da sind wir viel zu geschickt, so wir Mütter. Ja, nein, um Gottes Willen. Ja, da sind wir Mütter viel zu geschickt. Das mache ich auch eher Kinder sehr viel erspüren, ja. Genau, das machen wir unterschwellig. Das ist ein junger Mann, ist, ja. Das machen wir unterschwellig. Das sehe ich auch so. Jetzt hätte ich aber trotzdem noch mal gerne... Sie sagen, zu meinem Mann gibt es nicht so eine beständige Koalition. Vielleicht gibt es doch eine klitzekleine, ganz beständige Koalition zwischen Ihrem Mann und Ihnen. In Bezug auf den Sohn. Innerhalb Ihres Familiensystems. Ja, wir haben schon eine Koalition. Zum Beispiel? Ja, wir haben unseren gemeinsamen Sohn. Also das ist schon auch eine Koalition. Ja, und die Elternschaft. Die Elternschaft, die ist durchaus vorhanden, ja, auch gemeinsam. Gibt's auf der Paarebene eine Koalition? Ja, natürlich auch. Welche? Ja. Als Koalition? Ein Bündnis heißt Koalition. Ich überlege gerade, ein Bündnis, ja, wir haben natürlich unser gemeinsames Leben schon auch. Was davon ist, würden Sie als Ihr Bündnis bezeichnen? Bündnis. Das ist in dem Sinn Bündnis. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu beantworten, muss ich wirklich sagen. Ja? Mhm. Denn diese Bündnisse, die müssen immer wieder neu erkämpft werden in unserem Fall. Aha. Das werden sie auch. Ja. Aha. Aber es ist immer wieder ein Stück harte Arbeit. Ja. Aha. Wir erleben ja jetzt in einigen Ländern immer wieder Koalitionsverhandlungen. Ich persönlich habe das Gefühl, wenn ich ausnahmsweise laienpolitisch werden darf, dass bei Ihnen die Koalitionsverhandlungen neu anfangen sollten. Es gibt doch schon ein sehr langes Parteienklüngle mit alteingesessenen Posten und Jobs und Aufträgen, die sich ein bisschen verändern können, wenn Sie mit Ihrem Mann zum Beispiel in neue Koalitionsverhandlungen gingen. Ein neues Bündnis oder scheinbar neues Bündnis mit Ihrem Mann. Was könnten Sie sich da vorstellen? Ein scheinbar neues Bündnis mit meinem Mann. Was tut ein Paar, das einen 18-Jährigen, ob mit Seelenpickeln ausgestattet oder nicht, da haben wir uns ja schon so ein bisschen drüber gekabbelt, das lassen wir offen, das immerhin geschafft hat, ein wunderbar jungen 18-jährigen Mann bis dahin auf den Weg zu schicken, die ein gemeinsames Miteinander geschaffen haben. Wie können diese Koalitionsverhandlungen ausschauen? Weil es einfach eine neue Lebensphase auch beginnt. Sie machen bereits die Rolle rückwärts. Mein Sohn war 11. Ich möchte jetzt gerne die Rolle vorwärts machen. Was machen wir beide als mittelalterliches Paar? Wie beginnen wir unsere Koalitionsverhandlungen? Welches Ziel, welche Ideale haben wir bei diesen Verhandlungen? Ja, da müsste man neu überdenken. Noch sind wir oder bin ich jetzt so in Sachen Sohn befasst, dass ich schon irgendwie damit rechne, irgendwann ist er außer Haus. Und wie geht's dann weiter? Das schon, also auch mit uns, wobei wir auch schon einiges auch gemeinsam, auch ohne ihn unternehmen, so ist es nicht. Was letztens? Bitte? Was zuletzt? Was zuletzt? Bergwanderung letztes Wochenende oder gestern einen gemeinsamen Besuch bei einer Vernissage von einem Freund. Perfekt. Da waren wir gemeinsam dort. Da sind wir ein Stück weit gefahren über Land. Perfekt. Und haben eigentlich fast einen Tag miteinander verbracht. Perfekt. Ja. Worüber haben Sie sich unterhalten? Was gerade so haben und auch über Leute, die wir getroffen haben, so ein bisschen geplaudert. Wunderbar. Wir haben uns über das Wetter gefreut und es war eine schöne Ausfahrt, ja. Wunderbar. Doch, das war was Gemeinsames auch, das haben wir schon. Eine gute Koalition? Nicht immer, ne? Nicht immer. Eine, die für Sie lohnenswert wäre? Auf jeden Fall, immer wieder. Würden Sie mir glauben, dass es Ihrem Sohn leichter fällt zu gehen, wenn er weiß, dass seine Eltern eine gute Koalition geschmiedet haben? Ich denke, dass es ihm leichter fallen würde, ja. So ist es. Ja. Aber er weiß aber auch, dass er zu nichts verpflichtet ist. Das habe ich ihm schon oft vermittelt, auch mir gegenüber nicht. Wir verstehen uns prima, aber ich glaube, in so einem engen System, ist es Ihr einziger Sohn? Ja. In so einem engen System, wo wirklich ja nur drei Leute zur Koalitionsbildung da sind, sind die Stimmungen und das, was unterschwellig läuft, von einer unendlichen Liebe und Intensität gekennzeichnet. Und ich hole jetzt sicherlich die Moralkeule raus. Ich bin mir dessen bewusst. Und ich würde sagen, gerade weil Sie Ihren Sohn so lieben, fangen Sie wieder an einer Koalition zu spinnen, wo Ihr Sohn leicht gehen kann. Weil so wie Sie ihn lieben, liebt Ihr Sohn Sie. Zu eng, ne? Das habe ich nicht gesagt. Es steht mir überhaupt nicht zu, irgendetwas zu bewerten. Das, was ich zu bewerten glaube, also auch zu können, ist, dass sie ein tief inniglich sich liebendes System sind, wo die Koalitionsverhandlungen in Stockungen geraten sind, was normal ist in dieser Lebensphase. Und wenn ich was weiß über ein System, das wo so viel Liebe ist, tut man seinen groß werdenden, erwachsen gewordenen Kindern den besten Gefallen, wenn man eigentlich sich wieder auf diese ursprüngliche Paarkoalition besinnt, weil auch unsere Kinder haben uns lieb und unsere Kinder gehen leichter, wenn sie sehen, dass es uns gut geht. Dass es uns gut geht. Mhm. Ob das jetzt seine Probleme löst, Kommunikationsprobleme mit anderen. Sie gehen sofort jetzt wieder in die Koalition zu Ihrem Sohn. Ja. Sie sind schon wieder inhaltlich und gedanklich und problemfokussiert. Planen Sie gerade, wie bei uns, die Bundesregierung in der großen Koalition, die Finanzprobleme diskutieren. Sie haben sie sofort wieder eingeladen. Ja, stimmt. Sie sind sofort wieder in die... Laufen lassen, ne? Sofort! Ja. Sie sind sofort wieder in Ihren alten Koalitionsplausch verfallen. Und die neue steht an der Tür und klopft. Mehr können wir in diesem Gespräch vielleicht auch nicht erreichen. Und dennoch sind Sie sehr aufmerksam geworden, wie selbstverständlich die Koalitionsgespräche verlaufen. Und da geht es auch immer mal wieder um Probleme zu lösen oder wie auch immer. Zu lösen übrigens. Und dabei haben Sie wieder, Sie sind eigentlich wieder in diese alte Koalition verfallen. Stimmt. Ja, weil ich mit einer bestimmten Vorstellung einfach angerufen hatte. So ist es. Ich hatte am Anfang das mit dem Mädchen, da hatte ich da eingeschaltet, ich habe nicht alles mitgekriegt. Und das fand ich irgendwie diese Idee, weil er ja sehr viel an sich selber, ich spreche jetzt nochmal trotzdem von meinem Sohn kurz. Darf ich auch was dazu sagen? Ja. Das 15-jährige Mädel hatte angerufen und hier rufen Sie an. Das ist der große Unterschied. Ja. Moment, lassen Sie es auf sich wirken. Ja? Das ist der große Unterschied. Ja, stimmt. Und sie hatte für sich angerufen und ich rufe für ihn an. Und ich rede mit Ihnen. Ich spreche für Sie. Ja, das ist auch, aha, ja. Sie spüren den Unterschied? Zu denken, ja. Ja. Sie sind eine Tolle. Ja. Das andere wäre ein Rezept, das ich jetzt von Ihnen Sie erwarte. Sie sind eine Tolle! Ja, weiß ich nicht. Doch, denken Sie mal drüber nach, weil es gehört auch manchmal dazu zu sagen, ich bin eigentlich als Koalitionspartnerin ein begehrenswerter Partner. Ich habe an allen richtigen Stellen die richtigen Pölsterchen. Ich bin klug. Ich bin sehr weise. Ich habe viel Liebe gelebt. Stellen Sie sich doch einfach mal ins Wohnzimmer und lassen mal gucken, was die Koalitionspartner so anzubieten haben. Sie sind eine begehrenswerte Frau. Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal. Ich wünsche ich. Ja, ich werde Dinge mal ein bisschen anders laufen lassen, ja. Ich spüre es. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ich danke Ihnen vielmals. Alles Gute. Ja, Ihnen auch. Danke. Danke. Wiederhören. Wiederhören. 089 51 8 51. Und ich glaube, wir versuchen es noch. Wir gucken, wie weit wir kommen. Ich begrüße unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, da ist die Erika. Ich bin aus Salzburg oder in der Nähe von Salzburg. Mein Problem ist, dass ich seit circa 2,5 Jahren arbeitslos bin, dass ich in dieser Zeit auch eine Krebserkrankung durchgemacht habe. Und das ist jetzt nur so die Rahmenbedingung. Aber was mich vor allem plagt, ist, dass ich trotz Arbeitslosigkeit und Krankenstand es nicht schaffe, eine Sekunde Zeit zu haben. Ich habe immer und ewig einen Stress und einen Druck, 100.000 Dinge, die ich tue oder die ich mir meine, auferlegen zu müssen. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass ich, wenn ich schon mal so Kleinigkeiten an Arbeiten bekomme, ich bin Lektorin, dann brauche ich 100 Stunden, bis ich anfange. Und dann muss ich den Auftraggeber immer vertrösten und sagen, es tut mir leid, es ist das und das immer zu tun. Das heißt, ich finde nicht die Disziplin, wenn ich schon mal was habe, obwohl ich es sehr gerne mache, diese Arbeit auch zu beginnen. Es ist immer nur der Beginn. Es muss immer, bevor ich beginnen kann, alles um mich herum, weiß ich nicht, es muss alles passen. Alles andere muss getan sein, bevor ich dann meine Arbeit beginnen kann. Ist diese Atemlosigkeit neu oder begleitet sie die schon Zeit ihres Lebens? Mein Leben. Da ist nichts Neues dazugekommen? Nein. Also diese Atemlosigkeit ist Ihnen vertraut? Genau. Ist diese Atemlosigkeit für Sie auch ein Schutz, sich nicht mit den Stresssituationen auseinanderzusetzen, die vielleicht die Erkrankung bedeuten könnte, die vielleicht die Arbeitslosigkeit bedeuten könnte? Wenn ich atemlos bin, kann ich nicht innehalten und mir vielleicht die Fragen stellen, die beides bei mir auslösen könnten? Möglicherweise, aber nur die Krebserkrankung ist jetzt 2 Jahre ungefähr, 2,5 Jahre her. Und dieser Stress, dieser Druck, dieses nie Zeit haben, immer, wer immer auch anruft, wer immer was braucht, immer es auch dann tun zu wollen oder zu müssen, meinen zu müssen, das ist so schwer, es zu haben, Nein zu sagen. Und auch wovor jetzt, schützt Sie diese Atemlosigkeit? Naja, sicherlich auch davor, vielleicht wirklich in der Ruhe zu sein, in der Stille zu sein, mit mir selbst zu sein, obwohl ich alleine lebe. Und was bedeutet innehalten für Sie? Innehalten würde was Positives eigentlich bedeuten, nämlich ich kann mich mit mir selbst beschäftigen und ich kann auf meine Stimme hören, welchen nächsten Schritt ich machen will, kann, soll. Angenommen, Sie würden innehalten. Angenommen, Sie würden Ihrer inneren Stimme lauschen, was ich sehr schön finde. Wie würde die innere Stimme mit Ihnen sprechen? Die innere Stimme, das sage ich mir selbst schon die ganze Zeit. Die innere Stimme würde sagen, hör auf, auch nur irgendeine Sache jetzt für andere zu machen. Es ist ganz wichtig, dass du für dich da bist. Das ist aber eine strenge Stimme. Ja, das ist eine strenge Stimme. Vielleicht höre ich sie deswegen nicht so gern. So ist es. Das ist eine sehr strenge Stimme. Und strenge Stimmen hören wir nicht so gern. Wir hören schon so viel Strenges über anderes, über Arbeitsmarkt, über Krankheiten, über Umwelt. Und dann brauchen wir nicht noch die strenge Stimme in uns drin. Mir ist dieses Gespräch so wichtig, dass ich Sie nächsten Sonntag einladen möchte. Wollen wir über liebevollere Stimmen nächsten Sonntag sprechen? Ja, sehr gerne. Rufen Sie mich an. Sie kommen als erstes auf Sendung. Wann beginnt die Sendung? Ich habe heute... 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Und wenn es 21:45 ist, ist auch recht. Okay, 20.05 Uhr kann ich beginnen anzurufen. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen auch. Schönen Abend. Ich möchte gerne mit Ihnen die liebe Stimme entdecken. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend. Danke. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich verabschiede mich von euch. Eine gute Zeit. Ab 20.05 Uhr anrufen. Ab 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Nächsten Sonntag. Tschüss. Sie hörten Nachtgespräche mit Brigitte Lemmle.